Lektion 8 Übung 8b Über unser Entsorgungskonzept insgesamt sprechen wir jetzt nicht. Also, wir reden nicht über unsere Abwasserentsorgung. Wir haben nämlich eine eigene Kläranlage. Was? Eine eigene Kläranlage? Ja, ja. Und einen Abwassertechniker. Das ist Herr Balduin. Aber das ist im Moment nicht so wichtig. Die allgemeine Entsorgung kennen Sie ja schon. Also, den gelben Sack und den Behälter für Altpapier. Bei uns hier in der Werkhalle ist dieser Behälter sehr groß. Wir haben viele große Kartonagen, also Industrieverpackungen aus Karton. Die pressen wir und stapeln sie hier auf einer Palette und dann im Hof. Wir haben täglich mindestens 2000 Kilo Kartonagen. 2000 Kilo? Tja, Papier ist schwer. Und sehr viel Papier ist sehr schwer. So einfach ist das. Sehr wichtig ist bei uns das Ölfass für Altöl und der Altmetallsammelbehälter. Aber die sind doch auch mal voll. Natürlich. Dafür haben wir einen Abholer. Der holt das ab. Ist das teuer? Nein, für uns ist das sogar ein kleines Geschäft. Er zahlt uns etwas.